Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Waran, der Frischwarenverkäufer, so. Frischwarenverkäufer. So, Obstwaran. Obstwaran ist so, ne? Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcast in der Night of the Pods Edition, dem Podcast für Godzilla-Filme, Kaiju-Filme, Monster-Filme, Filme für Monster, die aussehen wie Godzilla und seine Freunde und Freunde, die aussehen wie Godzilla. Mein Name ist Steffen und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo Steffen. Hallo Daniel. ja, das ist das. Wir hatten eigentlich eine Live-Sendung versprochen, das finde ich ein bisschen ärgerlich auch. Das hat bei uns zeitlich nicht so ganz hingehauen, tatsächlich. Dementsprechend doch eine Aufzeichnung geworden, aber die soll euch trotzdem unterhalten. Heute besprechen wir welchen Film, Daniel? Ja, Waran der Unglaubliche. Genau, Waran der Unglaubliche oder Waran das Monster aus der Urzeit. Ein Kaiju-Film aus dem Jahre 1958 in der ersten Version und dann gab es, glaube ich, 1962 nochmal eine zweite Version. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Also, es gibt einmal eine japanische Edition und dann haben die Amerikaner da nochmal irgendwie rumgewurschtelt und das war dann irgendwie 62. Ja, die wurschteln gerne in den Filmen rum. Genau. Und ja, es ist ein, also ähnlich wie Godzilla, ein Kaiju-Film eben mit einem riesigen, großen Echsenmonster, was dann durch die Welt stapft und man schießt Raketen drauf, oder? Ja, das ist auch von Toho produziert und auch von Ishiro Honda, der auch die Godzilla-Filme gemacht hat. Mit genau. Akira Ifukube sogar, also der die Musik von Godzilla gemacht hat. Das hört man auch sehr schön, also da sind zum Teil auch gleiche oder ähnliche Stücke drin, habe ich den gleiche, Eindruck, ne? Gleiche. Ich habe auch den Godzilla-Schrei schon öfters da gehört. Oder auch wenn das Militär anrückt, das hört sich ähnlich an wie aus dem ersten Teil. Nur das Endstück ändert sich dann ein bisschen, damit es wahrscheinlich ein bisschen Abwechslung ist. Jetzt habe ich hier gerade noch mal so die Seite aufgemacht. Wenn man so guckt, das ist, glaube ich, der, ich will jetzt nichts Falsches sagen, der vierte Kaiju-Film oder sowas, den es gegeben hat von Toho. Irgendwie die ersten beiden Godzilla-Filme, dann gab es Rodan und dann diesen, oder? Das muss der vierte gewesen sein, ne? Ja, Rodan und die kam ja relativ im gleichen Jahr, war, glaube ich, sogar. Ja, könnte sogar 57, 58 die Ecke rum. Genau. Und ich habe die japanische Version gesehen von 1958. Welche Version hast du gesehen? Die amerikanische oder die japanische? Nee, das war die japanische mit, also in Deutsch zwar im Deutsch synchronisiert, aber das war die japanische. Weil also war kein Amerikaner nichts zu sehen. Weil in der amerikanischen Version wuscheln dann auch so ein paar Amerikaner durchs Bild. Das machen sie relativ häufig, dass dann so ein Nachrichtensprecher irgendwie das Ganze noch kommentiert oder sowas. Das finde ich ein bisschen schief. Wir machen das traditionell hier so, dass Daniel so ein bisschen die Story zusammenfasst und es passiert nicht so viel, oder? Normalerweise macht das ein anderer, aber der ist ja nicht da. Der ist halt nicht da. Ja, also es ist viel. Also es geht halt darum, es ist so ein bisschen klassisch. Es geht darum, dass die so seltene Schmetterlinge in einem Ort von Japan finden, in einem See, den es eigentlich dort gar diese Schmetterlinge gibt es dort eigentlich gar nicht, sondern irgendwo in Sibirien. So, das war dann so dieser Aufmacher. Dann kommen da zwei Studenten hin. Die finden diese Schmetterlinge, aber Waran, der heißt da im Japanischen, das ist so ein Schutzgott, und der heißt da irgendwie anders, Baigaku oder so, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls, der fühlt sich in der Ruhe gestört und tötet dann die beiden Studenten. So, das glauben dann in dieser Wissenschaftsinstitut da in Tokio, verstehen das so, welche nicht, die glauben nicht, dass das ein Erdrutsch war, also waren hat die halt begraben lebendig unter so einem Erdsturz. Die haben das dann nicht geglaubt und dann reisen da die, wer war das denn? Ah ja, genau. Da war einmal die Schwester von einem der Getöteten. Die reisen dann in die Nähe eines Dorfes von diesem, an diesem See. Die glauben halt an diesen Gott, an diesen Vara, also wir nennen es Varan. Ne? Und beten da immer wieder zu und dann kommen die dahin, sind dementsprechend, werden die nicht so gut aufgenommen im Dorf. Die sollen wieder verschwinden, weil sie nur den Gott erzürnen. Und die treffen dort dann so einen kleinen Jungen. Und der läuft dann irgendwie weg, weil der Hund abhaut während der Gespräche mit den Erwachsenen. Und die drei aus Tokio, die rennen dann hinterher, während der, ich glaube, das ist der oberste Priester, ist so ein älterer Herr, der betet die ganze Zeit mit so, wie man es halt so kennt, mit so einem Blätterwedel, keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall betet der dann dafür, dass der Gott nicht erzürnt wird. Und dann finden sie auch später den Jungen, beziehungsweise die Frau findet den Jungen, bringen auch alle zurück und dann auf einmal erhebt sie Varan aus dem See, tötet den Priester und zerstört das gesamte Dorf. Das weckt natürlich dann auch das Militär auf und die wollen dieses Monster vernichten. So, das versuchen sie, indem sie einfach den See vergiften mit irgendwelchen Giftstoffen, keine Ahnung, was das genau war. Das sieht man auch wunderbar, dass dann die Fische tot auf dem See schwimmen und auf einmal taucht Varan auf, quicklebendig und stinksauer. Der macht dann das Militär platt und dann geht er auf eine Erhöhung und dann sieht man zum ersten Mal seine einzige große Fähigkeit neben alles kaputt machen. Er kann gleiten. Er hat so Gleitsets zwischen den Vorder- und Hinterbeinen und gleitet damit dann in irgendeine Richtung. Ich glaube, später sogar ist das Richtung Tokio wieder. Ja, dann versuchen die so viele Dinge. Also ein Professor, der da mit bei war an dem See, beim Militär, dem ist aufgefallen, dass Varan nach Leuchtraketen immer hinschaut und die versucht zu fressen. So, und Varan zerstört in der Zeit natürlich viele Sachen, wieder Gebäude und so weiter, dieses Klischeehafte halt. Später an dem Tokioter Flughafen war das, glaube ich, da setzt das Militär dann auch neumodische Patronen ein, die durch Stahl sogar schießen können, weil sie herausgefunden haben, dass seine Haut zu gummiartig ist und deswegen die meisten Geschosse abprallen. Und das wirkt dann trotz allem nicht. Und dann kommt der Professor, einer von den Herrschaften, die mit nach Tokio, die aus Tokio kommen und in dieses Dorf mitgegangen sind, der hat dann gesagt, ja, wir haben hier ein neues Sprengstoff entwickelt, das ist 10-mal stärker als TNT. Und das verpacken die dann in diesen auch in so Leuchtstoffdingern, also werfen das dann vom Flugzeug ab, das leuchtet dann halt genauso hell wie diese Leuchtstoffpistolen, was die da abgeschossen haben. Er greift danach, beziehungsweise frisst sie auf, die Dinger explodieren von innen, wegen einem Zeitzünder. Ja, dann geht er ins Wasser, der Flughafen ist in der Nähe des Wassers, dann geht er da rein, windet sich noch etwas, dann sinkt er unter Wasser und auf einmal explodiert es, als wenn eine Atombombe in die Luft fliegt. Und so kann man sich nur vorstellen, ob er wirklich jetzt daran gestorben ist oder nicht. Ja. Und dann sagt der Doktor noch, und wieder einmal hat die Menschheit gegen die Natur gesiegt. Ja, obwohl sie das Problem gegebenenfalls selber hervorgerufen hat. Aber da kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch mal drauf. Ich fand den Film wie eine etwas langweilige Kopie vom ersten Godzilla, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war fast schon so Schritt für Schritt so das, was auch der erste Godzilla gemacht hat, aber ohne so diesen Tiefgang zu haben. Godzilla ist ja so ein bisschen diese Aufarbeitung, der erste zumindest, dieses Atomtraumas, dieses Nukleartraumas, was die Japaner ja mit sich tragen in ihrer Geschichte. Und das ist ja fulminant in dem ersten Godzilla bearbeitet, in diesem Drama. Also man sieht weinende Kinder auf den Schößen ihrer Mutter und es ist ganz dramatisch und traurig und bedrückend zum Teil. Also meiner Meinung nach ist maximal Shin Godzilla da jemals dran gekommen. In dieser ganzen Dramatik. Aber so dieser Tiefgang mit diesem riesigen Monster, was dann anfängt, alles kaputt zu machen, hier mit Varan, da kommt dieser Film nicht ran, obwohl ich glaube, da auch eine Botschaft drin ist. Ja, das kann gut sein. Ich weiß nicht, also die Botschaft, die ich halt da drin gesehen habe, ist das Ganze, also dieser Film ist für mich eher ein Kriegsfilm, weil Varan halt auf seinem Weg Richtung Tokio immer näher auch an die Zivilisation kommt, also aus diesem Dschungel, da kommt was Fremdes, was Mystisches, was Unbekanntes auf uns zu und stopft erst über diese Insel und dann ins Meer und dann versuchen die Japaner dieses Monster da wieder zu töten, schaffen es nicht und dann landet es irgendwann tatsächlich in Tokio an diesem Flughafen und erst da können sie diese Bedrohung, also kurz bevor es die Stadt erreicht, wirklich erst beenden. Also das hat mich schon so ein bisschen an so einen Krieg erinnert, da wo die Front sich immer weiter Richtung dem eigenen Lager so ein bisschen verschiebt, ne? Weil auch immer eine neue, noch neuere Sprengsätze, so Wasserminen werden dann ja irgendwann eingesetzt. Genau, und dann schlussendlich eben diese ganz neue Erfindung, dieses ganz schwere TNT. Man sieht ja also wie in vielen Monsterfilmen auch so diese ganzen Sitzungen, ne? Also wie das Militär da sitzt und sich berät. So, das hat schon viel von einem Kriegsfilm und ich glaube, dass der Film nicht wirklich eigenständig ist. Und das hat mich manchmal ein bisschen gestört. Ja, man merkt, also wie gesagt, der Regisseur und der die Musik macht, sind ja beides die auch den Godzilla-Film gemacht haben. Wahrscheinlich hat sich dann der Ishiro Honda auch nur gedacht, der Film wird niemals so gut wie mein Godzilla oder so. Weiß man ja nicht, man kann ihn nicht mehr fragen. man kann ihn tatsächlich leider nicht mehr fragen. Ja. Es ist so ein, ich fand also auch Varan als Monster, also das ist, was in der deutschen Version ja auch zum Tragen kommt, die sehen ihn und sagen, oh, das ist ein großer Varan. Ja. Und da hat er halt auch seinen Namen. Also Varan kann man auch noch zu ihm sagen. Das liegt aber daran, weil die Japaner das V manchmal auch sprechen wie ein B. Und deswegen kann der auch Varan genannt werden. Aber es ist halt im Grunde genommen nur ein großer Varan. Also man kennt die ja, ne? Und ich finde das, ich finde es insofern, also diese Monsterwahl finde ich halt insofern interessant, weil du hast in diesen ganzen alten Schwarz-Weiß-Horrorfilmen, Monsterinsel, schwarz-weiß-amerikanischen Filmen oft so, so echte Echsen einfach nur groß gemacht. Und in so manchen Szenen wirkt es fast so, obwohl da ein Typ in dem Kostüm ist, ne? Ja, also am meisten kann man das sehen, wenn der auf den allen Vieren geht. Dann ist der wie bei Angilos oder Angiras im zweiten Film von Godzilla. Man sieht einfach die Füße, wie die da, wie eigentlich auf den Knien errutscht. Also ja, so genau. Und das wirkt, also das stört mich halt bei Angiros schon unfassbar immer wieder, weil ich denke, meine Fresse, das sieht halt immer noch aus wie ein Typ, der irgendwie über den Boden krabbelt, also das mit den Füßen, mit den Hinterläufen, das ist hier halt eben auch der Fall. Also immer, wenn Varan auf allen Vieren unterwegs ist, robbt da ein Typ im Gummikostüm durchs Bild. Mhm. Da geht für mich so ein bisschen auch die Illusion verloren, auch heute noch. Und also man hat da ja immer schon so ein bisschen Suspension of Disbelief, ist ja klar, ne, weil in keiner Sekunde vergisst man, dass da ein Typ in dem Kostüm ist. Aber in diesen Momenten fällt es einem, glaube ich, besonders schwer, darüber hinwegzusehen, habe ich den Eindruck. Ja, voll. Ich weiß nicht, das war relativ am Ende, wo der dann auf dem Flughafen ist. Und da konnte man das richtig sehen, dass das sah aus wie Pantoffel. Ja, doch. So Monsterpantoffel, die sozusagen ja überall gibt und sowas. Und ich finde halt, also das alleinige Alleinstellungsmerkmal von Varan ist ja eben seine Flugfähigkeit. Mhm. Und das setzt er ja nicht mehr ein. Also das am Anfang einmal kurz und danach kommt das gar nicht mehr zum Tragen. Ich hatte schon gedacht, ich hätte es vielleicht verpasst oder sowas, aber nee. Der hat auch überhaupt keine anderen Fähigkeiten. Das ist das eben. Also er ist einfach nur groß und macht alles. Also im Grunde genommen ist Varan halt so ein bisschen so der 1-Euro-Shop-Godzilla, oder? der hat noch diese Gummihaut. Ja, ja. Das hat dann erklärt, warum der gegen die meisten Projektile immun ist. Aber man hätte ja also so viele Stacheln, wie der im Körper hat, er hätte auch noch so Stacheln schießen können, um irgendwie eine besondere Fähigkeit haben zu können. Aber das ist so, also ich finde halt, Varan ist zumindest, also von diesen drei Monstern, ich weiß nicht, Mothra kam erst in den 60ern, glaube ich, mit einem eigenen Film. Ne? Ja. Von diesen ersten drei Toho-Monstern, glaube ich, das langweiligste. Ja, aber komischerweise muss ich sagen, das, was ich in Deutsch gesehen habe, konnte ich mir aber angucken. Also das hat, es war nicht so dröge und öde wie viele andere Nachfolger vor allem oder viele amerikanische zu der Zeit. Sage ich nur mal die Giant Claw. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Kommt auch ungefähr aus der ähnlichen Zeit. Ja. Gebe ich dir erstmal recht. Wäre ich vielleicht später nochmal drauf gekommen, können wir auch gerne jetzt drüber reden. Der Film ist verhältnismäßig gut inszeniert und das rettet ihn, glaube ich. Das heißt, man hat also doch sehr gute Kameraeinstellungen. Es wird sehr gut mit Licht gearbeitet. Also so, wie man das eben in einem Schwarz-Weiß-Film noch machen kann. Das ist, glaube ich, der letzte Schwarz-Weiß-Kaiju-Film von Toho, oder? Ja. Ich glaube, danach, 62 oder sowas, kam ja King Kong und Godzilla. Und der genau, war das war der, genau, das war der erste Farb-Horror-Film. Was die halt hier besonders gut hinkriegen, sind so diese Nachtszenen, wenn Varan eben dann unterwegs ist und Häuser kaputt macht. Und dann sieht man ihn oft immer nur so, wenn was explodiert. Und sonst sieht man ihn nur so umrissmäßig. Und dann in ganz kurzen Momenten dann mal wieder etwas besser. Und das macht schon Spaß, das ist schon gut. Und auch die Szenen im Dschungel sind sehr gut gelöst. Und wer dann so aus dem Wasser rausgehüpft kommt. Und auch das ist, also ich habe gestern 3 Punkte vergeben auf Letterboxd, so als Filmbewertung. Und aha, ich glaube, zwei Punkte davon waren für die Inszenierung und gar nicht mal so sehr für die Story. Und also das rettet den Film für mich tatsächlich noch mal ein bisschen, ja. Ja, was man auch an dem Film, also es ist mir jetzt beim zweiten Mal durchschauen auch noch mal aufgefallen, dass die tatsächlich bei den Militär, wenn die da überall schießen und man sieht, dass das Plastik ist, aber man sieht die Figuren dazu, diese Plastikfiguren, die da stehen. Das ist mir in vielen anderen Filmen überhaupt nicht aufgefallen. Da steht da meistens nichts. Die schießen einfach aus dem Nichts raus. Und da stehen zumindest Figuren, auch wenn es nur Plastikfiguren sind. Ja, das kann gut sein. Ja, keine Ahnung. Ich würde gleich im Anschluss gerne noch ein bisschen über das Projekt reden. Deswegen, wenn du jetzt nicht noch irgendwas brillant Wichtiges über den Film zu erzählen hast, würde ich schon zur Punktevergabe kommen. Nee, brillant Wichtiges nicht. Ich habe das ja in relativer Kürze durchgekriegt. Ja, dann fang doch mal an. Du fängst mal an bei den Punkten. Ja. Also wie gesagt, das Monster-Design, ich habe das Gefühl, das hat sich ein wenig an diesen Anguirras aus 1956 orientiert oder 55. Weil der auch so ein bisschen Plattenpanzer auf dem Rücken hat, mit Stacheln und vierbeinig ist größtenteils. Ist jetzt aber auch nicht wirklich schlecht gewesen. Also es waren jetzt nicht irgendwo Lücken zu sehen oder was weiß ich. Also man konnte schon ja das Tier an sich erkennen. Da würde ich sagen, ist immerhin noch eine solide 4 Punkte für das Monster-Design. Weil er einfach überhaupt keine Fähigkeiten hat, außer dieses Gleiten, das er ein einziges Mal zeigt. Da ist dann natürlich viel abgezogen worden. Die Geschichte an sich war gar nicht mal so schlecht. Die hat vor allem auch das Monster beinhaltet und ging nicht parallel laufend. Ja, da kann ich auch schon eine gute 6 Punkte für geben. Ja, und die Musik muss ich nicht so drüber sprechen. Die ist von Akira Ifukube. Das ist eine glatte 8 Punkte. Weil da halt viel Versatz von Godzilla dabei war. Mm. Ja, verstehe ich. Also insgesamt komme ich auf 7 Punkte etwa. 7 Punkte. Ja, ich glaube, ich gehe da ziemlich d'accord mit dir. Monster-Design wäre ich so bei einer 5, weil es immerhin noch so dieses Gimmick des Fliegens hat, auch wenn es nicht benutzt wird. Godzilla kann zwar auch fliegen, aber das macht er immer irgendwie anders. und da weiß man immer gar nicht, warum. Ja, das ist, also da gebe ich mal wenigstens noch 5 Punkte, weil es so im Durchschnitt, also es gibt andere so Godzilla-Monster aus diesem ganzen Toho-Universum, die ich ein bisschen langweiliger finde. Also Manda, je nachdem, wie er dargestellt ist, den gibt's ja mal als Drachen, mal als Schlange. Oder irgendwelche großen Käfer, weiß ich nicht. Ja, hier Ibira, die der Riesenhummer. Genau, das sind halt einfach irgendwelche großgezogenen Tiere. Ja. Die tauchen dann auch nur ein-, zweimal auf in diesem ganzen Universum, dann ist auch wieder gut. Da finde ich Varan schon noch ein bisschen besser. Und man gewöhnt sich schon relativ schnell daran. Und der einzige Wermutstropfen ist eben, dass er aussieht wie ein Euroshop-Godzilla. Ne? Das kann ich jetzt auch nichts dagegen tun. Von der Handlung her, also die Handlung hat mich schon am Ball gehalten. Also da muss ich schon sagen, ich fand ihn auch relativ kurzweilig. Das war jetzt nicht so ein Kaiju-Film, der sich gezogen hat, weil unfassbar viel geredet worden ist. Ja. Du sagtest gerade schon, die Handlung war im Grunde genommen auch die Monster-Handlung. Deswegen läuft das auch zusammen. Da würde ich fast eine 8 geben. Weil ich sage, das ist schon eine Nummer, so, das hat man in so einem, also Rodan fand ich noch besser, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Ganze auch noch mal so eine Umweltschutzbotschaft hatte. Ja. Und Varan war für mich da eher noch mal so ein, ja, vielleicht gebe ich 7 Punkte. 7 Punkte reichen da auch. Ja, doch. Was bei mir dann in der Ecke. Ja, dann sind wir wieder bei dir. Und ja, ich weiß nicht, du hast gerade die Musik angesprochen. Ja, die ist, bewerten wir hier sonst eigentlich nicht, aber können wir trotzdem mal drüber reden. Es ist halt das, was man auch aus dem Godzilla-Film kennt. Und also so diese Themen, die später, also wenn Ghidorah beispielsweise im Bild ist, der hat sein eigenes Thema. Ne? Also immer, wenn er im Bild ist, dann kommt eben diese Musik von ihm. Das ist hier noch nicht so. Ne? Ghidorah hat, glaube ich, noch keinen Auftritt gehabt. Der kommt ja auch erst in den 60ern dazu. Ja, genau. Also, dass die alle so diese ikonischen Musikstücke dann auch kriegen, das kommt erst noch. Das muss ich auch alles noch so ein bisschen finden, habe ich den Eindruck. Ja, vielleicht lande ich da auch so bei 6-7 Punkten insgesamt. Ja. Das könnte wohl hinkommen, ja. Ja, ich wollte die Musik nur diesmal deswegen bewerten, weil es ja mangels Monsterkämpfe, die wir sonst immer bewerten, ne? Ja, das ist schon traurig, dass man auf die Musik um. Ich fand auch den Vorspann schön. Gibt auch nochmal 3 Punkte für den Vorspann. Ja. So. Das war's zu dem Thema des Monsterfilms. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um so ein bisschen über das Projekt zu sprechen. Das machen wir jetzt seit 2015, glaube ich. Ne, das ist schon ein paar Jährchen am Start. Das ist wirklich lang. Wir haben jetzt sind jetzt in den Filmbesprechungen mitten in den 70er Jahren angekommen, wenn ihr das hört. Und sind so, vielleicht kannst du noch mal was zu sagen, so diese ganzen Godzilla-Filme durchgegangen, ne? Ja, jetzt sind wieder die Godzilla-Filme bisher von 1954 bis 1975 sind wir. Wir haben die letzten schon so weit durchgeschaut. Genau. Ja, jetzt kommt aber erstmal so ein bisschen so ein Intermezzo, damit wir nicht zu schnell vorankommen. Und dann irgendwann starten wir mit 1984er Godzilla in die nächste Ära sozusagen. Genau. Also wir besprechen halt nicht nur Godzilla-Filme, aber die Godzilla-Filme sind so der rote Faden durch, durch dieses Genre oder diese Art von Film, diese Kaiju-Filme. Da sind auch manchmal amerikanische Filme dazwischen, also wie diese Riesenkralle, wenn du dich erinnerst. Ja, es ist ein Schlachtschiff. Es ist so groß wie ein Schlachtschiff. Ja. Aber dann auch halt andere Studios, also so ein Gamera, der bei uns auch schon aufgetaucht ist. Oder jetzt in den 70ern werden wir wahrscheinlich einen relativ großen King Kong-Schwerpunkt haben. Ja. Das kommt dann im nächsten Jahr auf euch zu. Weil in den 70ern kommt dann komischerweise King Kong zurück, der irgendwie seit den 30ern keine Filme mehr hatte. Der kriegt dann in den 70ern plötzlich wieder einen ganzen Stapel neuer Filme. Da werden wir ein Thema haben. Und eine Ankündigung können wir machen. Wir werden auch am Ende der Staffel über den Weißen Hai reden. Da freue ich mich schon besonders drauf. Ja. Also wir werden da auch unsere japanische Comfortzone verlassen und werden über andere, werden mehrere Reisen nach China und Taiwan machen. Das kann ich auch schon mal ankündigen. Mit lustigen Filmen namens Roboter der Sterne und Invasion aus dem Inneren der Erde. Und es wird ganz toll. Das wird interessant. Filme, die alle in Deutschland gelaufen sind und die man eventuell sogar kennen könnte. Der Koloss von Konga haben wir auch noch im Programm. Das ist dann so ein King-Kong-Film. Mit den Gargantua und so. Das ist auch wie King Kong. Ja, ich meine, auch du hast schon geplant, hättest mit dem Frankensteins Sohn und wie die alle. Ja, die sprichst du komischerweise sehr häufig an, diese Filme. Die müssen wir offensichtlich nochmal besprechen. Ja, ich habe die einmal kurz gesehen, in so Trailer und seitdem lassen wir nicht so ganz los. Ja, dann legen wir uns nochmal so als Konserve, hätte ich jetzt fast gesagt, zurecht. Falls wir mal einen Monat keine Sendung haben. Dann ist das jetzt mehr oder weniger offiziell angekündigt, dass wir die auch noch irgendwann besprechen. Die haben wir, glaube ich, übergangen. Zum Originalzeitpunkt haben wir die nicht mitgenommen. Genau, weil die, glaube ich, war da nicht einer sogar gegen King Kong dabei? Was war das? Also es gibt diesen einen, den ersten, das ist nur einer von diesen Franken, das ist so ein Typ in so einem Kostüm einfach nur. Und das ist der erste und dann hast du zwei davon im zweiten Film. Genau, einen braunen und einen grünen, weiß ich. Genau, irgendwie sowas. Und dann hast du, der dritte Teil davon ist King Kong Escapes. Das ist da, wo King Kong gegen den Roboter King Kong kämpft. Das ist der dritte Teil. Ja. Und den haben wir besprochen. Ja, das war nur komisch, weil Frankenstein gleich King Kong funktioniert irgendwie nicht. Ja, das war die Deutschen. Das muss man dazu sagen. Also Frankenstein und King Kong sind oft Begriffe für Godzilla und irgendwas anderes. Also wie viele Figuren in diesem Frankenstein-Godzilla-Universum für alle King Kong hießen, aber nicht King Kong waren, ist ein Phänomen. Mhm. Ja, das ist echt schlimm. Aber das Schlimmste habe ich ja jetzt dieses Wochenende eh hinter mir, letztes Wochenende. Wir haben einen DVD-Abend gehabt und uns mal die Trash-Filme mit Sharktopus und so angeguckt. Oh ja, da habe ich auch schon ein paar von gesehen. Oh. Da möchte ich übrigens noch mal einen anderen Podcast möchte ich da pluggen, nämlich den High Alarm Podcast. Da werden nur so Haifilme besprochen. Auch ein schönes Ding. Ja, das war interessant. Ja. Ja, wirklich interessant. Diese Haifilme sind wirklich ein Phänomen. Also das ist ganz ja. Und also Sharknado ist da irgendwie nur die Spitze des Scheißbergs. Also das ist. Ja. Ja, ich würde fast sagen, unsere Zeit ist gleich vorbei. Ihr findet uns im Internet unter königderpodcasts.blogspot.de. Da findet ihr den Podcast-Feed und alles, ja, ganz fesch. Und genau, dann auf Twitter findet ihr uns unter unserer Hub-Seite @nnnpodcast, weil das hier alles Teil des Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Imperiums. Sag ich das jetzt mal, dass das, Podcast-Universums ist, Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Universums ist. Und dementsprechend findet ihr uns da auf Twitter und auf anderen sozialen Netzwerken sind wir, glaube ich, nicht mehr vertreten. Facebook habe ich, glaube ich, gelöscht wegen DSGVO. Ja. Ne? Achso, das ja alles ist nicht mehr. Ja, deshalb Facebook. Wer, ja, YouTube auch, hast ja noch ein bisschen, ne? Ja, genau, YouTube könnt ihr uns auch finden unter Nerd-Nerd-Nerd-Podcast. Da haben wir unseren YouTube-Kanal. Da könnt ihr die Videos, also die Podcasts auch als YouTube-Videos euch anhören und wegspeichern. Da gibt es auch Playlisten. Ja. Da sind nicht alle Folgen, sondern nur die aktuellsten. Gegebenenfalls fange ich aber bald mal an, alle Folgen da auch hochzuschieben. Aber ich bin momentan gut damit beschäftigt, einfach nur alles aktuell zu halten. Das ist schon nicht schlecht. Ja, und vielen Dank an den Raucherbalkon fürs Austragen dieser schönen Veranstaltung. Ne, das ist ja heute hier Night of the Pots, Nachmittag of the Pots, hätte ich fast gesagt. Ist ja hier 15 Uhr gerade gewesen. Ja. Genau. Ja, wir hätten es gerne live gemacht, aber hat leider nicht geklappt. Tja, wenn was dazwischen kommt. Ja. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, Daniel. Ja, kein Problem, gern gemacht. Gern gemacht. Ja, gern geschehen. Regulär wieder im Dezember mit der nächsten Folge und da wird tatsächlich das große Mecha-Godzilla-Double-Feature abgefeiert. Ja, juhu. Ja. Ja, das sind, genau. Ja, stimmt. Dann sind die beiden letzten aus den 70ern und dann. Genau, das sind dann tatsächlich die letzten beiden und damit schließen wir dann auch das Jahr 2018 ab. Ja. Ja, das war's. Denke ich, ja. Denke, ne? Ja. Danke, Daniel. Ja, danke, Steffen. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.